Aber es ist ein Kurzreferat. Die Jesuiti, wie heißt das Thema? Ja, ich möchte versuchen, also im Anschluss... Thema erstmal, ganz klar. Jesuiten und Akademiebewegung. Jesuiti und Akademie. Ich möchte also versuchen, im Anschluss an das, was Professor Ziegler über die Benediktin- und Augustiner-Chorherren ausgeführt hat, auf den Jesuitenorden ein bisschen auszudehnen. Jeden Orden also, der im katholischen Bereich an 15 von 16 Universitäten gelehrt hat, beziehungsweise diese ganz allein in der Hand hatte, der aber, wie es allgemein heißt, innerhalb der Akademiebewegung keine konstruktive oder sonst wie irgendeine prägende Rolle gespielt hat, sondern dass eben das geistliche Element, wie wir gesehen haben, durch Benediktiner und Augustiner Chorherren weitgehend vertreten war. Zu fragen ist also nach den Ursachen, für die zwischen seltener Anteilnahme, Indifferenz oder offener Ablehnung schwankende Haltung der Jesuiten, wobei anzumerken ist, dass sich diese zwiespältige Verhaltensweise wohl schwerlich auf eine letzte gültige Formel bringen lassen kann, wie schon Ludwig Hammermeier angemerkt hat. Nicht zuletzt liegt es daran, dass speziell zum Verhältnis Jesuiten-Akademiebewegung so gut wie keine Spezialliteratur vorliegt. Zunächst scheint es ja auch so, dass betrachtet man das Erziehungsziel und die Stellung der Wissenschaften innerhalb des Jesuitenordens kein rechter Weg zu den gelehrten Sozietäten und Akademien führen will. Richtlinie für die Bildungsarbeit des Ordens war dann nach wie vor die Ratio Studiorum von 1599, die bis zur Aufhebung des Ordens 1773 ihre volle Gültigkeit behalten hatte. Es heißt dort gleich zu Anfang, dass eine der wichtigsten Aufgaben des Ordens sei, ich zitiere, omnes disciplinas instituto nostro congruentes ita proximis tradere ut inde ad conditoris ac redemptoris nostri cognitionem atque amorem excitentur. Zweierlei ist hier festzuhalten. Zum einen ist von disciplinas congruentis die Rede, was bedeutet, dass sich nicht alle Wissenschaften mit der Zielsetzung des Ordens vereinbaren lassen, beziehungsweise mit dieser Zielsetzung, für diese Zielsetzung notwendig sind. Zum anderen wird diese Zielsetzung als Hinführung zur Erkenntnis und Liebe des Schöpfers definiert. Festzustellen bleibt also eine Zu- bzw. Unterordnung der Wissenschaften unter die Pastoraltätigkeit, ein Sachverhalt, der auch in den Konstitutionen des heiligen Ignaz bereits deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Was nun die Auswahl der Disziplinas Congruentes betrifft, so ist hierüber schon so viel geschrieben worden, dass ich mich hier auf das Nötigste beschränken darf. Es ist ja allgemein bekannt, dass also Medizin und Jurisprudenz ausgegrenzt waren. Sofern die Societas Jesu also Lehrämter an Universitäten übernommen hatte, betraf dies jeweils nur die Fächer in der philosophischen und theologischen Fakultät, beziehungsweise an den reinen Jesuiten-Universitäten existierten nur diese beiden Fakultäten, wie beispielsweise in Paderborn. Die absolute Vorrangstellung der Theologie versteht sich von selbst, ebenso die dienende Rolle der theologischen Studien, die, von denen es heißt, dass sie den Geist auf die Theologie disponieren sollen. Angesichts des propedeutischen Charakters der philosophischen Studien, angesichts der Verpflichtung auf die aristotelische Philosophie, angesichts auch der Nichtberücksichtigung der historischen Studien, muss sich natürlich die Frage aufdrängen, musste die von den Jesuiten betriebene Wissenschaft nicht zwangsläufig gegenüber den die naturwissenschaftlichen und historischen Studien vorantreibenden Akademien ins Hintertreffen geraten. Diese Frage ist zugegebenermaßen ein bisschen akademisch gestellt, denn wie wir im Verlauf dieses Seminars schon gehört haben, haben die Jesuiten zum Teil eben durch die Mission motiviert, im 17. Jahrhundert sehr wohl am wissenschaftlichen Leben Anteil genommen. Zum anderen, wie wir von Professor Kraft gehört haben, waren die Akademien ja keineswegs dieser Hort der Wissenschaft, als den wir sie häufig begreifen. In diesem Zusammenhang will ich mein erstes Beispiel stellen, das aus dem über den hier behandelten deutsch-italienischen Sprachraum hinausweist und jene gelehrte Gesellschaft betrifft, deren Vorbildcharakter aber auch hier häufig anerkannt worden ist, nämlich der Royal Society. Ich empfand es schon als kleine Überraschung, dass in den ersten 38 Bänden der Philosophical Transactions der Royal Society nahezu 100 Jesuitiker zu finden sind. Zum Teil handelt es sich dabei nur um Rezensionen. Daneben stehen aber eine ganze Reihe von Originalbeiträgen in brieflichen Briefform zu mathematisch-astronomischen Problemen. Der erste Sekretär der Royal Society, Henry Oldenburg, steht gewiss nicht im Verdacht der besonderen Jesuitenfreundlichkeit. Umso mehr scheint die Aufnahme der Jesuiten unter die Transmarine Scholars für die wissenschaftliche Qualifikation zu sprechen. Ich möchte nur ein paar kleine Beispiele nennen. Es wurden im Kreis der Mitglieder der Royal Society etwa das Werk Mundus Subterranus von Athanasius Kircher heftig diskutiert, ebenso De Lumine et Coloribus des aus Bologna stammenden Francesco Maria Grimaldi, ebenso wie die astronomischen Tabellen des Giovanni Battista Riccioli. Und kein geringerer als Robert Boyle beispielsweise bekannte in seinem Werk Spring and Wake of the Year freimütig, dass er manche seiner Ergebnisse den Anregungen jesuitischer Gelehrter zu verdanken habe. Trotz dieser Meriten darf allerdings nicht übersehen werden, dass der Orden mit den Entwicklungen in Naturwissenschaft und Mathematik nicht allzu lange Schritt halten konnte. Dass in der Kontroverse mit Newton über die Theorie des Lichts man den kürzeren Zug mag verzeihlich erscheinen. Allerdings ist doch auffällig, dass seit den 80er Jahren von Jesuiten Aufsätze oder Beiträge über mathematisch-astronomische Probleme immer seltener werden, schließlich ganz verschwinden, stattdessen dann noch, aus den Missionsgebieten Berichte geografischer Art. Hierin ein Indiz zu sehen, dass man der Entwicklung mit ihrer fortschreitenden Spezialisierung nicht mehr ganz folgen konnte, ist nicht falsch. Zumal sich diese Erkenntnis auch im Orden selbst breit gemacht hat. So wurde, um wieder auf den Kontinent zurückzukehren, 1682 auf der oberdeutschen Provinzialkongregation zu Landsberg in einem Antrag offen ausgesprochen, dass mathematische und astronomische Studien entschieden zu fördern seien, wolle die Gesellschaft ihren Ruf erhalten und vermehren. Als Echo dieses Antrages und zahlreicher Klagen, wohlgemerkt aus den Reihen des Ordens, dass das Studium der Mathematik da niederliege, sodass nur wenige Professoren dieses Fach mit Ehren an der Universität lehren könnten, gingen vom römischen Ordensgeneral auch entsprechende Anweisungen an die Provinzen. Wenngleich diese in der ersten Hälfte, gegen Ende der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewiss Früchte trugen, bleibt doch fürs Erste festzuhalten, dass sich der Orden nicht mehr ganz wissenschaftlich gesehen auf der Höhe der Zeit befand. Und noch etwas anderes und, wie ich finde, recht bedeutsam ist es festzuhalten, wie die Kontakte mit der Royal Society zeigen, kann nicht von einer von Anfang an vorhandenen, gewissermaßen natürlichen Feindschaft zwischen Akademien und Jesuitenorden gesprochen werden. Diese Feststellung sollte man gerade im Auge behalten, wenn man auf den deutschen Sprachraum zu sprechen kommt, stößt man noch immer in der Literatur auf Hinweise, etwa, dass es Jesuiten waren, die die Wiener Akademiepläne von Leibniz unterminiert hätten, die die Accademia Carolo Albertina, von der wir vorhin gehört haben, mit eben auf dem Weg der Intrige auch, deren Gründung erschwert haben, und dass es schließlich Jesuiten waren, die der Societas Incognitorum zu Olmütz ein jähes Ende bereitet haben. Ohne dem Scheitern der genannten Pläne jetzt im Einzelnen nachgehen zu wollen, für Wien und München scheinen die Jesuiten schwerlich verantwortlich gemacht werden zu können. Eine tatsächlich destruktive Rolle spielten sie allerdings in Olmütz und zuvor schon in Prag. Diese beiden Akademien hat Professor Ziegler schon kurz erwähnt. Ich will auch nochmal die zugrunde liegenden Vorgänge für diese Feindschaft der Jesuiten betrachten, um dann auf mögliche Motive schließen zu können. Ehe es ja zu dem Eklat in Olmütz gekommen war, mussten schon die Benediktiner in Prag den Widerstand der Jesuiten kennenlernen. Dort hatte sich gewissermaßen die Elite benediktinischer Akademieplaner, Manuel Ziegelbauer, Oliver Legepont und Anselm Desing zusammengefunden, um eine Ritterakademie ins Leben zu rufen. Desing, der eigens seinen Salzburger Lehrstuhl aufgegeben hatte, um als Director Studiorum zu fungieren, musste allerdings bald erkennen, ich zitiere, die geschätztesten Patres der Gesellschaft tun alles, um bei ihrer Majestät, der Kaiserin, unser Werk zu hintertreiben. Zitat Ende. Dass dabei der Plan, auch Externisten zum Schulunterricht zuzulassen, Hauptquelle jesuitischen Misstrauens war, erkannte Desing klar. Ich zitiere weiter, Das am meisten sticht sie, die Jesuiten, dass unsere Externisten, die im Kolleg verköstigt werden, doch unsere Schule besuchen. Das ist ihnen wie die Pest. Zitat Ende. In der Tat scheiterten die benediktinischen Akademiepläne in Prag ziemlich rasch, freilich auch beschleunigt durch die Wirren des Schlesischen Krieges. Während Desing enttäuscht nach Bayern zurückkehrte, schlossen sich Ziegelbauer und Legipont der 1746 vom Freien von Petrasch gegründeten Societas Incognitorum zu Olmütz an. Sieht man in Betracht, dass zu Olmütz auch eine Jesuitenuniversität beheimatet war, so scheint der Konflikt bereits zwangsläufig angelegt, zumal die Societas Incognitorum das Prinzip der Überkonfessionalität sich zu eigen gemacht hatte, unter anderem war Gottsched Mitglied, dann auch noch für die Jesuiten sicherlich nicht erfreulich, Gerhard von Swieten, der am Kaiserhofe äußerst einflussreich war und als Jesuitenfeind bekannt war. Dazu auch noch der Benediktiner Ulrich Weiß, der als Vertreter der Lehren von Descartes und Wolff bekannt war. In Olmütz schlug man nun allerdings eine überraschende Wendung ein. Man wählte die beiden Jesuiten Fröhlich und Lewald, der eine Historiker und Numismatiker, der andere Mathematiker, kurzum zu Mitgliedern. Allerdings hatte man sich getäuscht, wenn man glaubte, dadurch den Jesuitenorden milde gestimmt zu haben. Nach anfänglichen, eher harmlosen Reibereien über die vom Orden abgelehnte Nichtverwendung der lateinischen Sprache brachten sie die Akademie auf sehr wirkungsvolle Weise zum Schweigen. Sowohl in Wien wie auch in Olmütz verhinderten sie, dass Werke Ziegelbauers und Legipons die Zensur passierten. Nachdem der erste Band seiner Bibliotheca Scriptorum Bohemicorum drei volle Jahre bei der Zensur lag, ohne dass eine Druckerlaubnis in Sicht war, schrieb Ziegelbauer verbittert an Legipont: Was ich in Olmütz an Unannehmlichkeiten zu ertragen hatte, kam hauptsächlich von jenen, die eine neue Art von Monopol anstreben wollen, alle anderen Ordensleute vernichten und allein die ihren als Wundergeschenke des Himmels in Weisheit betrachtet wissen wollen. Zitat Ende. Zwar wurden die beiden Jesuiten bald darauf ihrer Mitgliedschaft für verlustig erklärt, der Verfall der Societas Incognitorum war jedoch nicht mehr aufzuhalten. 1751 hört diese Ansicht bereits auf zu existieren, kann man sagen. Aus diesem Beispiel wird vielleicht Folgendes klar. So wenig ablehnend wir die Societas Jesu vorhin bei der Royal Society kennengelernt haben, so hatte diese gemäßigt freundliche Einstellung doch dort ihre Grenze, wo die Akademien als zu starke Konkurrenz der Gesellschaft auftreten konnten, die Bezeichnung der Jesuiten als Monopolisten und Solipsen im 17. und 18. Jahrhundert ist ja durchgängig. Also zum einen der Konkurrenzgedanke und zum anderen mussten die Jesuiten wahrscheinlich dann feindlich gesonnen sein, wo die Akademien offenkundig sich mit dem Gedanken guter Aufklärung eingelassen hatten. Als Stichworte für Olmütz seien noch einmal die Überkonfessionalität und die Rezeption aufgeklärter Philosophen genannt. Allerdings soll in diesem Zusammenhang auch an einen über jesuitischen Oppositionsgeist hinausweisenden grundsätzlichen Aspekt hingewiesen werden, dass nämlich die Beziehungen zwischen Akademien und Universitäten sich auch dort schwierig gestalteten, wo keine Jesuiten beteiligt waren. Immerhin hatte auch die unter benediktinischer Trägerschaft stehende Uni Salzburg ihre Nöte mit dem Muratori-Kreis, wo sich dann im sogenannten Sykophantenstreit vorerst ja auch die beharrenden Kräfte eher durchsetzen konnten. Doch wie dem auch sei, eine Verhaltensweise wie in Olmütz konnte die stark angeschlagene Popularität des Ordens im 18. Jahrhundert natürlich nicht besser stellen. Vielmehr musste so eine Haltung jenen anti-jesuitisch eingestellten Kreisen, die in den Jesuiten ohne dies nur die Monopolisten sahen, weitere Munition liefern. Negative Äußerungen, wenn ich das mal ein bisschen weiter ausführen darf noch, über die Jesuiten sind zwar schon, kann man fast in die Gründungszeit des Ordens schon zurückverfolgen, immer schon wurden die Jesuiten ganz gerne als hochfahrende Herren bezeichnet und bereits 1564 warnten die Domkapitulare den Augsburger Fürstbischof anlässlich der Übergabe der Universität Dillingen vor den Jesuiten, wo man ihnen zu viel Luft lasst, heißt es da, da würden sie stets nach Gewalt und Regiment trachten. Mochten diese Anschuldigungen auch mitunter dem Neid auf die straffe und erfolgreiche Organisation entsprungen sein, so schwollen sie im beginnenden 18. Jahrhundert doch zu einem breiten Strom anti-jesuitischer Propaganda an, der den Orden allmählich völlig in die Isolation drängte. In sich war diese Gruppe der Anti-Jesuiten übrigens höchst heterogen. Zum einen bestand sie wohl hauptsächlich als Vertreter des Staatskirchentums, denen die romtreue, ultramontane Tendenz der Jesuiten ein Dorn im Auge sein musste und denen es auch gelang, die Jesuiten allmählich aus den wichtigen Positionen zu verdrängen. Daneben aber sprachen sich Vertreter des sogenannten Reformkatholizismus nicht minder heftig gegen den Orden aus, der ihrer Meinung nach einer notwendigen Reform der theologischen und philosophischen Studien im Wege stand. Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts kämpfte der Orden bereits gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand, wobei die Jesuiten des deutschen Sprachraums, anders als beispielsweise in Frankreich, auch kaum zu Kompromissen, etwa zu einer gemäßigten Annäherung an die aufgeklärten Kräfte geneigt waren. Vor diesem Hintergrund sind die Vorgänge an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu sehen, die einen ganz anderen Weg eben als in Olmütz einschlug. Hatte man sich in Olmütz noch versprochen, durch Einbeziehung von Jesuiten, deren Widerstand zu unterbinden, so mochte sich der Gründer der Münchner Akademie, Johann Georg Lori, zu solchen Zugeständnissen von Anbeginn an nicht verstehen. Bei ihm haben natürlich sicher auch ganz persönliche Gründe eine Rolle gespielt. 1752 musste er aus Ingolstadt weggehen, nachdem heftige Streitigkeiten mit den Jesuiten vorangegangen waren, die in ihm eben einen nicht zu Unrecht Anhänger der Wolffschen Philosophie gesehen haben. An der von Lori begründeten Akademie war somit zwar die Mitarbeit von Benediktinern und Augustiner Chorherren erwünscht, ein ungeschriebenes Gesetz, als ungeschriebenes Gesetz galt hingegen, dass kein Jesuit in die Akademie aufgenommen werden sollte. In einem Brief an Gottsched hat Lori dies unverblümt zum Ausdruck gebracht, ich zitiere, die Patres Conscripti sind eben von der Akademie nicht ausgeschlossen, keiner hiervon ist aber noch eingeladen worden. Die Solipsen werden unsere Feinde sein, nicht aber Mitglieder. Und dann ganz deutlich, die Jesuiten sind nicht Mitglieder, weil sie Scholastici und Jesuiten sind. Wir sehen, die Solipsen sehen wir als schädliche Leute an, so wie wir vielleicht auch in ihren Augen auch angesehen werden. Diese zuletzt geäußerte Vermutung bestand übrigens nicht zu Unrecht. Über die Hintertür eines diesmal weltlichen Zensurkollegiums versuchten die Jesuiten tatsächlich, allerdings ergebnislos, Einfluss auf die Akademie zu gewinnen. Dadurch nochmals in seiner Feindschaft bestärkt, weigerte sich Lori beharrlich, um nicht zu sagen stur, Jesuiten aufzunehmen, selbst wenn diese, wie im Fall des erwähnten Astronomen Christian Meyer, von höchster Stelle empfohlen worden waren. An dieser Haltung änderte sich auch 1761 nichts, als Lori seine Stellung als Sekretär an den Benediktiner Ildefons Kennedy abgegeben hatte. Zwar glaubten einige Jesuiten wie der Hofbeichtvater Stadler, nun günstigere Umstände für eine Einflussnahme vorzufinden, seine Bemühungen, dem Ingolstädter Astronomen Kratz die Mitgliedschaft zu verschaffen, wurden jedoch abgeblockt. In etwas dreister Arroganz hatte Stadler zuvor allerdings auch verlauten lassen, dass ein Gelehrter aus der Societas Jesu 4 Mitglieder der Akademie aufwiege. Der weltliche Direktor des Geistlichen Rates, Peter von Osterwald, erklärte demgegenüber dann auch, die Akademie ist eine freie Gesellschaft von Gelehrten, die sich gemeinschaftlich bearbeiten, die Wissenschaft zu erweitern, welches eben nicht die Absicht eines großen Teils der Gesellschaft Jesu zu sein scheint. Über den von Osterwald zuletzt erwähnten Großteil des Ordens sollten jedoch nicht dessen übrige Mitglieder vergessen werden, und diese waren durchaus in der Lage zu beweisen, dass die Politik der Akademie vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen nicht zu vertreten war. Gerade die Ergebnisse der akademischen Preisaufgaben von 1761-62 wurden nämlich zu einem für die Akademie recht peinlichen Triumph der Jesuiten. Er rang doch in der historischen Klasse Pater Heinrich Schütz den ersten, in der philosophischen Klasse Pater Georg Kratz den zweiten Preis. Von Seiten der Akademie versuchte man zwar, dieses Ergebnis als Zeichen für deren Objektivität umzudeuten, nach dem bisher Gesagten darf aber füglich bezweifelt werden, ob diese Entscheidungen genauso ausgefallen wären, wären die Lösungen der Preisaufgaben nicht anonym unter einem Kennwort eingeschickt worden. So hat dann zwar tatsächlich nie ein Jesuit die Mitgliedschaft erhalten, erst den sogenannten Ex-Jesuiten wurden 1773 die Tore der Akademie geöffnet, aber bereits 1767 wurde Kratzens Abhandlung über die Entfernung des Monds zur Erde in den Akademieabhandlungen gedruckt. Ein Reflex auf diese Vorgänge und zugleich ein Indiz, auch wie mir scheint, wie spät der Orden sich ernsthaft darum bemüht hat, sich die wissenschaftlichen Anliegen der Akademie zu eigen zu machen, ist schließlich jener Plan vom Jahre 1772, mit dem die Jesuiten der bayerischen Provinz, eine solche existierte seit 1770, eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift ins Leben rufen wollten. Dies geschah, wie es ausdrücklich heißt, in bewusster Anlehnung an die Akademien zu London, Berlin und Petersburg. Ein Jahr vor der Aufhebung wollte der nunmehr vollends im Abseits stehende Orden also ein Publikationsorgan für seine wissenschaftlich tätigen Mitglieder schaffen. Drei Bände waren jeweils geplant. Primus Illorum Agit de Theologicis, Alter de Philosophicis, Tertius de Studiis Amunioris Literature. Wir wollen nicht frei von eifernden Tönen gegen die Heretici und Pseudophilosophie, ist es sehr bedauerlich an sich, die Verwirklichung dieses Planes nicht mehr studieren zu können. Die 1763 erfolgte Aufhebung des Ordens ließ es nicht mehr zu. Blickt man nun zusammenfassend zurück, so lassen sich anhand der ausgewählten Beispiele drei Phasen unterscheiden. Demzufolge hat sich die Haltung der Jesuiten in den Akademien zu den Akademien ausgehend von einer gemäßigten Anteilnahme zu offener Ablehnung gewandelt, sofern der Gesellschaft zu starke Konkurrenz zu erwachsen drohte, beziehungsweise die Akademien allzu sehr vom Gedankengut der Aufklärung infiltriert waren. Spiegelbildlich dazu dann das letzte Beispiel, wo die Societas Jesu nun selbst zum Opfer ihrer Widersacher geworden war. Dies erweckt nun vielleicht doch den Eindruck, als wäre das Verhältnis von Jesuiten und Akademien auf eine letzte gültige Formel gebracht worden, eine Möglichkeit, die ich eingangs recht skeptisch beurteilt habe. Und so ganz will ich von dieser Skepsis auch jetzt nicht abgehen, denn zum einen dürften sich eben Verschiebungen in diesem Bild ergeben, wenn man die Jesuiten anderer Zungen mit einbezieht, dass sich beispielsweise die französischen Jesuiten weiter stärker auf die Ideen der Aufklärung einließen, wurde bereits am Rande erwähnt, und zum anderen bedarf es erst einmal eigener Spezialuntersuchungen, anhand derer dann die Probe auf die Verallgemeinerungsfähigkeit der von mir gezeigten Entwicklungslinie gemacht werden müsste.